mal, Wuss und Date, sei mal. Merkt ihr das für den zweiten Fall? Possivus, Subjektivus, Objektivus, Partitivus. Und zuletzt noch der auf Tatis, der Genitivus, Qualitatis. Viermal, Wuss und Date, sei mal. Oh yeah. Merkt ihr das für den zweiten Fall? Subjektivus, Objektivus, Partitivus und zuletzt noch der auf Tatis, der Genitivus, Qualitatis. Viermal, Wuss und Tate, sei mal, merkt ihr das für den zweiten Fall? Possivus, Subjektivus, Objektivus, Partitivus und zuletzt noch der auf Tatis, der Genitivus, Qualitatis.